Wir sind das Pack, zitiert das Schweizer Massenblatt Blick jene 300 Demonstranten, die Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch in Heidenau mit Hass empfangen hätten. Der Blick berichtet aber auch, dass die deutsche Regierungschefin tagelang geschwiegen hatte, ehe sie die abstoßenden und dumpfen Hassbotschaften verurteilte. In Heidenau hätten die Rechten die Kanzlerin und Sachsens Ministerpräsident Tillich als Volksverräter beschimpft. Schlussfolgerung des Blick: Die Lage in Deutschland ist ernst. Auch das St. Galler Tagblatt berichtet über den Besuch der Kanzlerin und Merkels Bekenntnis, dass es keine Toleranz für jene gebe, die die Würde anderer Menschen in Frage stellten. Die Gratiszeitung 20 Minuten meldet: Rechte Demonstranten beschimpfen Merkel. Die angesehene Neue Zürcher Zeitung macht das Thema: Berlin verurteilt den Fremdenhass zum Aufmacher. Keine Woche vergehe in Deutschland, in der nicht fremdenfeindliche Gewalttaten für Schlagzeilen sorgen, heißt es auf Seite 1. Die deutsche Politik finde jetzt aber deutliche Worte für die rechten Gewalttaten. Die NZZ beobachtet, dass die ausländerfeindlichen Ausschreitungen die politische Klasse in Deutschland aufgeschreckt hätten. Die NZZ berichtet aber auch über die Positivbeispiele wie in Garzau, wo das Zusammenleben mit den Flüchtlingen problemlos sei.